wenn mir der Leser nun zuruft, das ist doch ein Widerspruch, da stimmt doch etwas nicht. Einmal wird erklärt, an der historischen Existenz dieser Ketzermassen kann kein Zweifel bestehen, und gleich darauf wird das gerade Gegenteil behauptet. So verstehe ich den berechtigten Unwillen des Lesers durchaus. Aber ich bitte ihn, noch ein wenig Geduld zu üben. Der so schreiend erscheinende Widerspruch wird sich in der Folge auf eine ebenso unerwartete wie einfache Art auflösen. Der Leser sieht sich jetzt mitten in ein Problem hineingeworfen, in das kritische Zentralproblem der ganzen Ketzergeschichte. Es taucht ein Problem auf, von dessen Dasein die zünftige Forschung bisher noch gar keine Ahnung hatte. Das Dasein der Ketzer gibt uns durch das bloße Dasein dieses große Problem auf. Denn die geschilderte massenhafte Existenz von Ketzern im Spätmittelalter stellt wirklich ein Rätsel dar. Das Zentralproblem der Ketzergeschichte liegt beschlossen in der Frage: Ist es möglich, dass sich die Ketzerei im Mittelalter in dem geschilderten Maße ausbreiten und vermehren konnte? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns das Leben der Ketzer und die von der Kirche gegen das Ketzertum getroffenen Maßnahmen vergegenwärtigen. Jedermann weiß, dass schon im Mittelalter die katholische Kirche durchaus nicht gesonnen war, einen Menschen, der in ihrer Machtsphäre lebte, nach seiner Fasson selig werden zu lassen. Ein Irrgläubiger, ein Ketzer, kann daher außerhalb der Kirche nicht nur nicht selig werden, sondern er bedeutet auch für die Rechtgläubigen und damit für den Bestand der allein selig machenden Kirche eine große Gefahr. Im Guten oder mit Gewalt muss die Kirche gemäß ihres göttlichen Auftrages solche Abtrünnigen wieder zum rechten Glauben zurückführen oder vernichten. Allbekannt ist ja das Institut der Inquisition. Allbekannt auch, dass das Wirken dieses Instituts in der Mehrzahl der Fälle auf die Unschädlichmachung, Einkerkerung und Verbrennung der Irrgläubigen hinauslief. Päpste und weltliche Fürsten fanden sich in gleichem Eifer zusammen, die gefährliche Pestbeule der Ketzerei auszubrennen. Betrachten wir einmal einige päpstliche Dekrete gegen das Ketzertum. Ein solches Dekret vom Jahre 1184 ordnet an: Jeder Erzbischof oder Bischof oder an seiner Stelle eine andere geeignete ehrenwerte Persönlichkeit soll ein- bis zweimal im Jahr die Pfarreien, von denen gerüchtweise bekannt ist, dass dort Ketzer wohnen, bereisen. Dort sollen sie drei oder mehr gut beleumdete, zeugnisfähige Männer unter Eid anhalten, dass sie ihnen bekannte Heretiker oder solche, die dunkle Konventikel besuchen oder vom gemeinsamen Glauben in ihrem Lebenswandel abweichen, dem Bischof angeben wollen, der daraufhin die Angegebenen vor sich rufen soll. Ein anderes Dekret verfügt: Die Erzbischöfe und Bischöfe müssen in den einzelnen Parochien in und außerhalb einer Stadt einen Priester und ein, zwei, drei gut beleumdete Laien eidlich verpflichten, die fleißig und wiederholt den Heretikern nachforschen, verdächtige Häuser, unterirdische Räumlichkeiten oder geheime Gemächer zu durchsuchen haben, die dann zerstört werden sollen. Weiter Papst Innozenz III.: Es lasse sich niemand verleiten von falschem Mitleiden mit den Ketzern. Selbst die orthodoxen Kinder eines Ketzers müssen ihrer Habe beraubt werden. Fürsten müssen selbst gezwungen werden, die Güter eines Ketzers zu konfiszieren. Das Haus, in welchem ein Ketzer Aufnahme gefunden, muss niedergerissen werden. Treu und Glauben braucht einem Ketzer nicht gehalten zu werden, und der Betrug gegen ihn geübt wird geheiligt. Seite 398. Wir müssen zugeben, diese Verordnungen bezeugen in der Aufspürung der Ketzer kriminalpolizeiliches Talent. Es steckt System in den Fahndungsanweisungen. Nun denke sich der Leser diese Verfügungen in die Praxis des wirklichen Lebens umgesetzt und ausgeführt. Er versuche intensiv, sich das Wirken der Inquisition und ihrer Helfershelfer in einer verdächtigen Ortschaft praktisch auszumalen. Er begleite in Gedanken die Spürhunde der Inquisition bei der Auskundschaftung von Ketzern und bei Bespitzelung der Ketzerei verdächtigen. Er vergegenwärtige sich endlich die Strafen und das grausige Schicksal nicht nur der überführten Ketzer, sondern auch seiner ganzen Familie. Wenn der Leser das alles überdacht hat, dann wird er von selbst das Problem erkennen, das hier vorliegt. Das Problem nämlich, wie ist es nur möglich gewesen, dass sich angesichts der geschilderten Situation trotz der peinlichsten kriminalistischen Vorkehrungen und trotz aller furchtbaren Strafen die Ketzerei in dem ungeheuren Ausmaße sich verbreiten konnte. Wieder muss ich jetzt einem Einwander, der erhoben werden könnte, die Spitze abbrechen. Die Frage nach der Möglichkeit der ungeheuren Verbreitung der Ketzerei ist unstatthaft, lautet dieser Einwand, denn die Geschichte beweist ja, dass das Ketzertum tatsächlich einen so gewaltigen Aufschwung genommen hat. In diesem Einwande steckt jedoch ein schlimmer Trugschluss. Die Geschichte soll beweisen, dass die Ketzerei wirklich so stark angeschwollen ist. Welche Geschichte? Die Geschichte des Mittelalters? Aber diese Geschichte ist ja gefälscht. Diese angebliche Geschichte ist ja nichts weiter als gefälschte papierne Überlieferung. Und weil die mittelalterliche Geschichte, so wie sie in den Quellen vorliegt, gar nicht der unangetastete Niederschlag historischen Geschehens, sondern ein künstliches Fabrikat darstellt, deshalb ist unsere Frage nicht bloß statthaft, sondern im Interesse der Wahrheitsermittlung unbedingt erforderlich. Hat sich der Leser vorher das Wirken der Inquisitoren auszumalen versucht, so bitte ich ihn nunmehr, in Gedanken einen wandernden Apostel der Ketzer auf seinem Werbewege zu begleiten. Ein Glaubensbote der Waldenser beispielsweise kommt da in einer Stadt an, um für seinen evangelischen Glauben neue Genossen zu werben. Frei und offen auftreten darf er nicht. Die Geistlichkeit und die Stadtbehörden haben ein wachsames Auge für solche geheimnisvollen fremden Leute. In aller Heimlichkeit und mit größter Vorsicht muss sich der Wanderapostel einem Einwohner oder einer Familie nähern. Sogar als Kaufleute verkleidet ziehen die Glaubensboten herum. Wenn sie nun etwa gefragt werden, ob sie nicht auch noch andere Dinge zu verkaufen hätten, da sagen sie, sie hätten noch ein anderes, was köstlicher als alle Edelsteine, nur müsse man ihnen versprechen, sie nicht an den Klerus zu verraten. Unter dem Köstlichen aber verstehen sie das Evangelium. Seite 257.